Gleichzeitig zeigen sich an der Form der Zähne und des Schädels von Ardi die ersten Anfänge eines Trends, der zu den Merkmalen späterer Homininen und auch unserer eigenen Spezies führt. Aber wie Tim White erklärt, sind diese Merkmale nicht zwangsläufig die bedeutsamsten Aspekte der Entdeckung von Ardi. Vor allem ihre Umwelt stellt die bisherigen Theorien der Homininen-Evolution auf den Kopf, sagt er. Die Fossilien von Ardi wurden in der Nähe von Tierskeletten gefunden. Und die belegen, dass die heute wüstenähnliche Region zu Ardis Lebzeiten von tropischem Wald bedeckt war, der vielleicht sogar von Quellen gespeist wurde. Da das Skelett so ungewöhnlich vollständig ist, erkennen wir auch, dass Ardi abstehende große Zehen und lange Finger hatten, die gut an das langsame Klettern in Bäumen angepasst waren. Mit anderen Worten, der aufrechte Gang könnte im Gegensatz zu einer verbreiteten Ansicht von Öffentlichkeit und Fachleuten nicht in der Savanne, sondern in den tropischen Wäldern entstanden sein. Eine detailliertere Analyse der Tiere aus ihrem Umfeld und anderer fossile Exemplare von Ardipithecus, aber auch die chemische Analyse von Ardis Zähnen deuten darauf hin, dass sie Waldstücke in einer Umgebung aus Wäldern und Graslandschaften bewohnt haben dürfte. Auch eine solche Vorstellung wäre noch weit entfernt von der beliebten Annahme, die Homininen seien in offenem Gelände entstanden. Ardi ist sicher nicht der einzige Anwärter auf den Titel des ersten Homininen. Und wie es in der Paläoanthropologie üblich ist, wurde manchmal sogar die Annahme, sie sei direkt mit uns verwandt, in Frage gestellt. Ein weiterer Kandidat kommt in Gestalt von Sahelanthropus tschadensis hinzu. Diese Spezies ist größtenteils durch eine Reihe von Kieferknochen repräsentiert, die ein französisches Team unter Leitung von Michel Brunet im Norden des Tschad entdeckte. Er wurde auf ein Alter von rund 7 Millionen Jahren datiert. Seine Zähne und die Schädelform stellen, wie bei Ardi, eine Mischung aus Homininen und affenartigen Merkmalen dar. Vorläufige Annahmen gehen von einer aufrechten Fortbewegung in einer Mischung aus Wäldern, offenen Gehölzen und einer grasbedeckten Seeuferlandschaft aus. Ein weiterer Mitbewerber namens Aurorin tugenensis wurde von dem französisch-englischen Forschergespann Brigitte Senu und Martin Pickford in den Tugenbergen in Kenia gefunden und auf ein Alter von 6,1 bis 5,7 Millionen Jahren datiert. Der Oberschenkelknochen von Aurorin hat die typische Form späterer Homininen, einschließlich unserer eigenen Gattung Homo, und lässt darauf schließen, dass er häufig aufrecht ging. Aber auch hier haben Armknochen und Finger nach wie vor eine Form, die sich am einfachsten mit Klettern in Bäumen erklären lässt, und die Form seiner Zähne, wie auch andere in der Nähe gefundene Tiere, legen die Vermutung nahe, dass er sich in einer Region, die von austrocknenden tropischen Wäldern beherrscht war, von Blättern, Früchten, Samen, Wurzeln, Nüssen und Insekten ernährte. Obwohl also alle drei Kandidaten für den Titel des ersten Homininen in Regionen gefunden wurden, die heute Wüste oder trockene Graslandschaften sind, bestätigen sie erstaunlicherweise die anhaltende Bedeutung tropischer Wälder während der ersten Evolutionsstadien unserer Vorfahren, denen sie einerseits als Zuflucht vor natürlichen Feinden und andererseits wahrscheinlich auch als Nahrungslieferanten dienten. Da einige der ältesten, mutmaßlichen Homininen vor etwa 7 bis 5 Millionen Jahren nur wenige fossile Fragmente an einer Handvoll Fundorte hinterlassen haben, wird es immer schwierig sein, das Frühstadium unserer Evolution in Afrika zutreffend zu rekonstruieren.